Liebe Glück zu haben ist nicht immer leicht. Doch es gibt verschiedene Wege, wie man das erreicht. Mit Musik geht es am besten und sie hören hier, wie man schöne Frauen bezaubert am geduldigen Klavier. Man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen, weil die Herren die Musik machen können, schnell erobern der Damen Vertrauen. Der Klang des gespielten Klavieres wirkt auf jede erregend wie Sekt. Und ihre geheimsten Gefühle werden Piano doch fortgeweckt. Dem Mann, der das kann, macht sie erfassen. Er wird von ihr mit Zärtlichkeit belohnt. Die anderen Männer haben keine Chancen. Sie schauen aufs Instrument und in den Mond. Man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Denn nur er kann mit Tönen den lauschenden Schönen ein Luftschloss der Liebe erbauen. Er wird von ihr mit Zärtlichkeit belohnt. Die anderen Männer haben keine Chancen. Sie schauen aufs Instrument und in den Mond. Man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Denn nur ihr kann mit Tönen den lauschenden Schönen ein Luftschloss der Liebe erbauen.